wir haben hier nicht eine psychophysische Show, um uns halt ein bisschen in Stimmung zu bringen. Die Aufgabe der Intellektuellen ist, mit dem Volk endlich zu sprechen, zu arbeiten und nicht mehr über das Proletariat zu sprechen, sondern mit dem Proletariat zu sprechen. Unsere Antwort, Schluss damit! Wir lassen uns unser freiheitliches Berlin nicht zertrampeln. Wir setzen uns zur Wehr. Es sind die beiden Schuhe von Rudi Dutschke noch auf der Straße. Es sind die Blutflecken zu sehen, sorgsam von Kreidestrichen umrahmt. Und ich spreche ganz deutlich aus, die wirklichen Schuldigen, die heißen Springer und die Mörder heißen Neubauer und Schütz. Die Situation vor dem Axel Springer Verlagshaus hat sich jetzt derart zugespitzt, dass ein Wagenunterstellpark in Brand gesteckt wurde. Elitäre Arroganz, die genauso gut von rechts außen kommt.